bin froh, wie schon lang nicht mehr. Heute ist ein guter Tag für mich und ich bin unheimlich froh. Sie gab mir, was ich brauchte und der Friede zog in mir ein. Habe lang auf sie gewartet und auf diesen Tag. Und ich sage dir, am Anfang habe ich sie nicht mal bemerkt. Ich hab sie nicht mal bemerkt. Aber jetzt ist sie da und der Friede zog in mir ein. Hey, ihr Leute, die Geschichte kennt ihr auch. Doch jedes Mal ist sie neu. Kennt ihr auch.